Man kann in Städten zwischen Millionen noch einsamer als in den Wäldern wohnen. Man kann verzweifelt gegen Wände schreien. Die Stadt ist groß. Man ist erst recht allein. Ja, haben denn die Städte einen Sinn, wenn ich trotz ihnen ganz alleine bin? Die Städte dienen anderen Interessen. Man darf sie nicht an seiner Sehnsucht messen. Nicht viele sammeln Freude und Besitz. Die anderen? Weiß ich schon, das sind die Schmitz. Ja, wenn man öfter in den Wäldern wäre. Der Weg ist weit. Das Fahrgeld ist das Schwere.